This nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Let's have some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Herzlich willkommen an diesem Mittwochabend hier auf Radio Ostfriesland bei Coast to Coast. Am Mikrofon für euch eure Moderatoren Franz Hahnemann und Adrian Barne. Was gibt's heute in der Sendung? Einige Neuvorstellungen, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Es wird Deutschrap-Vorstellungen geben und auch andere Musik, zum Beispiel so etwas Ähnliches, wie was wir gerade hören. Gerade hören wir nämlich alten Tango, weil vor kurzem das neue Album des Gotan-Projekts erschienen ist. 2001 erschien ihr erstes Album, La Revancha del Tango, und mit ihrer Fusion aus elektronischer Musik und Tango sind sie richtig berühmt geworden im Prinzip, schon mehrmals um den ganzen Planeten getourt. Und jetzt ist ihr neues Album erschienen, Lunatico, im März. Aufgenommen wurde das in Paris und in Buenos Aires. Warum in Buenos Aires? Weil dort sozusagen die Wurzeln und die Heimat des Tango liegen. Wir hören jetzt ein Lied vom Album und es ist auch auf der B-Seite der Maxi, der ersten Maxi drauf. Es heißt Domingo. Thank you. Das war der Tune Domingo vom Gotan Project von ihrem neuen Album Lunatico. Im Sommer und Herbst 2006 werden sie auch auf Tour gehen in Europa. Ich habe aber noch keine Termine in Deutschland gesehen, vielleicht wird es ja noch. Und wir kommen zuerst eine Deutschrap-Neuvorstellung. Und zwar dreht sich es um die Peripherik. Ihr könnt euch erinnern, wir haben das Kerings Brothers Album Tricolor und auch das Album von Anael und Jan schon bei uns vorgestellt. Und jetzt ist der zweite Peripherik-Sampler rausgekommen. Der heißt diesmal nicht mehr nur Peripherik, sondern Zimmer 101 oder 101. Und ja, ist mal wieder ein fettes Album geworden von den ganzen Peripherik-Jungs, die da nochmal sind. Kerings Brothers, Anael und Jan, Garufa, Roberto und Maurice. Außerdem sind auf der LP vertreten Schuko, der zwei Beats gemacht hat und bei einem selber mitrappt, Tony L, PTT aus Kamerun, wahrscheinlich dann auf Französisch irgendwie ausgesprochen, keine Ahnung, und Alkilo aus Paris. Und wir hören jetzt mal zum Einstieg Funky Like a Train featuring Tony L. Es rollt und rollt jetzt, yes, ich komm fresh, bemalt, gekleidet, hat sich Stahl im Top-Mess. Die war meine Hostess in Süd-Nord-Ost-West, es gibt ein Mordsfest, egal wo du mich hortest, mein F-U-N-K, unverkennbar, die Welt ohne T-O-N-I-L, undenkbar. On the run, im Tanz zum Funk, im Bummel zu, schreibe Geschichte im Modenwälder Dschungelbuch. Du und du, beweg dich Schuh zum Groove, das Boogaloo, andere nicken mit dem Kopf, nur cool dazu. Gehe nach vorne, die Lob, gebe ordentlich Stoff, sofort wird gerockt, mit an Bord ist der Mob. Der Peripherik, folge dem Beat, top die Musik. Wie Dynamit überrollt wird der ganze Schrott, den es gibt. Dazu rollt voll mit verrückten Typen wie uns. Es macht Bums, du verstummst, wir verschwinden im Dunst. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky. Funky, funky, funky, party im Funky, funky, funky train. Wir rollen hier ein, Zug für Zug, Schritt für Schritt. Der Beat qualmt, Klick für Klick. 360 km/h, verschmiert die Schrift. Peripherik, ihre Karten bitte werfen yeah. mit. Mach's wie Big Daddy Kane und House of Pain. Ich drop mein Name in die Hall of Fame. K-Wayne, bis sie alle sehen, wie unsere Farm wehen. Wie die Brüder aus dem Wald sie entertain. Also bitte gib mir jetzt die Mischung, die es nicht gibt. Eine Mischung aus Aerosol, aus Adrenalin. Auf locker flockischen Faden geb ich Props ins Team. Alle Loks fahren in Farben und feiern das Lied. Tony, die Brüder im Soul Train und Horns wie Coltrane. Die Schlinge. Wir bilden eine Bar mit Farben auf Full Train. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky. Oder Instapinsler, ob Tag hell oder Grotte finster, ob wieder Buchsbaum oder wilde Ginster, hat er getarnt, steht für Kinschler. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky Train, steig in den Funky Train. Party im Funky Train, die Fahrt geht an die Hall of Fame. Party im Funky. Ja, und der nächste Halt des Funky Train ist Coast to Coast hier auf Radio Ostfriesland. Das war die Peripherik Crew. Uiuiui, ein ganz schöner Plop. Und mit ihrem Album Zimmer 101. Es fängt wie schon das alte Peripherik-Album an mit einem Text von Thomas Mann, der von Sir Max gelesen wird und von den Kerings Brothers musikalisch untermalt wird. Dann das ganze Album ist eigentlich durchgängig richtig deep. Die Beats passen immer perfekt zu den Texten. Und ja, die Themen sind die Zukunft, wie man seine Seele verkaufen kann. Das ist ein geiles Lied. Es geht um die Gegenwart, um Hoffnung, Kritik und Fragen, Anmerkungen zur aktuellen Situation oder aktuellen Entwicklungen. Und es gibt ein derbes Storytelling-Lied und auch geht es um die Entwicklung der Peripherik. Also darf natürlich auch nicht fehlen, Peripherik 3, die Vorsetzung von ihren All-Star-Tunes, wie man es auch nennen will. Und wir hören uns jetzt noch an, Tief in unserem Wald, ein Lied, in dem sie beschreiben, wie es halt auf dem Dorf zugeht. Sehr interessant und liegt denen auch am Herzen, denke ich mal. Tief in unserem Wald, Peripherik vom Album Zimmer 101. Aus einer kleinen Stadt, in der man schnell einen alten Freund zum Feind hat. Es scheint glatt, dass der eine nicht versteht, was der andere gemeint hat. Tja, jeder bleibt hart und wandert sein Pfad. Glaub mir, ich stand schon so oft im Regen. Alles und nichts kann so viel Sinn ergeben. Bleibe ein Fantast und so ein Spinner eben. Doch solange ihre Lippen mich küssen, bin ich am Leben. Ihr weiß die rechte Hand genau, was die linke tut. Einige rauchen ihr Dope und andere trinken Blut. Ihr kennt das eine, ei das andere. Ihr kennt den Weg und den Wald, in dem ich wandere. Ihr kennt Hinz, Kunst, ein Hund, die Katze von nebenan. Hier wacht jeder, damit er leben kann. Hier herrschen Hierarchien, damit sie spielen, wer wie Feuer und Benzin. So tief in unserem Wald, der Wald ist im Brennen, lass uns nur kommen. Es geht ums Representen und daran wird sich auch nichts ändern. Sir Max klebt fest an Schotterstraßen und Wäldern. Hebe alte Reimbücher aus Kellern, sehe alte Trust Pieces von den Wänden abblättern. Hier sind die Bäume einfach höher als die Häuser. Und solange ich das sag, was ich will, reden die Leute. Brauche keine Waffen und kugelsichere Westen. Lass ihr meine Fäuste sprechen und lass sie treffen. Ich komm von hier, wo es nur wenig Kneipen gibt. Und du in diesen wenigen dann immer noch die gleichen triffst. Hier, wo es viel Scheiß gibt und zu viel schräge Dinger liefen. Gott sei Dank war ich zu schnell für ihn sein Springerstief. Hier, wo sich nicht alle ständig bloß beeilen, weil es Freunde gibt, für die es selbstverständlich ist zu teilen. Wo ich zugezogen bleibe, wie ein Exot auf Reise. Ständig auf der Suche nach den Wurzeln meiner Zeit. In unserem Wald, der Wald ist am Brennen, lass uns nur kommen. So in unserem Wald, der Wald ist am Brennen, ihr kennt das noch vor. Worte werden zu Waffen, Kinder zu Soldaten. Keiner kann es erwarten, den anderen zu verraten. Zeit steht still, Zeit, in der man schnell will. Rollen werden verteilt in Zeiten von Comicfilmen. Wo ist das wahre Bild? Keiner sieht genauer hin. Doch das ist nicht der Weg, auf dem man es weiterbringt. Ich war so glücklich mit ihr, konnte ihr vertrauen. Es war so hart für mich, es war die erste aller Frauen. Wir stritten uns und sie ging weg. Den Trost fand sie woanders, bei meinem besten Freund im Bett. Dass das nicht dabei blieb, das war echt fies. Jetzt wird geredet, gehetzt, sie macht mich überall mies. Die halbe Stadt ist gegen mich, ich riech. Muss raus aus der Enge, aus dem kleinen Paradies. Ich mach den ersten Schritt und ändere mich, das kennt man nicht. Verschiedene Weltansicht, mach's mir nach. Auch wenn du ein Fremder bist, ist es schwer, weil jeder Gehemmte ist. Ob groß oder klein, Stadt entscheid ich. Der Unterschied zeigt sich nur bei Weitsicht. In meiner kleinen Stadt, die außer guter Luft kaum was hat. Ich leb davon und bin froh, dass ich daher komm. In unserem Wald, der Wald ist am Brennen, lass uns nur kommen. Bei Tag oder Nacht in unserem Kaff zugebracht, haben wir viel gelacht, die Zukunft ausgemacht, unsere Namen geschrieben, fortgefahren mit Zügen, ließen die Kleinstadt links liegen. Ey, Jahre zogen ins Land, haben uns nicht mehr erkannt, wir sind so weit entfernt, stehen Rücken an Rücken, Blickkontakte verlernt, Vorurteile erdrücken, Leben in der kleinen Stadt kann nicht nur entzücken. Kurze Wege, viele Runden, lange Beine, schnelle Zungen, tiefe Wälder und die meisten stehen im Dunkeln angestoßen, hochgehoben und getrunken, doch es stinkt irgendwo von rechts unten, ändert nichts. Wir pissen wissend auf den runden Tisch in Spelunken, mit Gesindel und Halunken, ich schreie es in den Wald und die Dämmerung für nichts und die Veränderung. In unserem Wald, der Wald ist am Brennen, lass uns nur kümmern. So Am 19.05.2006 wird das Album Zimmer 101 der Peripheric Crew erscheinen. Soweit ich richtig informiert bin, gibt es schon jetzt auf pq-world.de zu bestellen. Also schon vorm offiziellen Release zu erwerben. Und? Was geht? Ja, würfeln, Mann. Wie viel hast du? Ach so. 1, 4, 6. Albtraum, Mann. Einen Punkt habe ich. Die Runde geht an mich. Korrekt, ihr merkt schon, wir sind hier im Würfelfieber und das nicht ohne Grund. Es geht zur zweiten Neuvorstellung und zwar ist das 4:1 aus München. Die releasen jetzt auf 58 Beats oder haben schon im April ihr Debütalbum, das da heißt Abenteuer hoch 3. Und das ist mindestens, ja, auf jeden Fall, das ist der totale Hammer. Und um euch einfach mal gleich zu überraschen, spielen wir jetzt Komm zurück. Den Beat hat gemacht Holunder vom Blumentopf, oder jetzt heißt er Wunder. Und ja, rappen tun, oder wer rappt, erzähle ich euch später. Hört erstmal zu. Hier ist David 58P vom Goetheplatz bei Coast to Coast auf 94.0. Hört euch das an und werdet weise. Meinen alten Kollegen, er wollte immer nur reden und Geschichten erzählen. Und wir kamen uns vor wie Geschwister von ihm. Egal wo er war, es war, als ging ein Licht aus von ihm. Er hat uns viel gelernt und war immer da für uns. Auch in schlimmen Zeiten, wir waren nicht immer brave Jungs. Konnten aber immer zu dir, wie Kinder von dir. Die Bullen suchen mich, du sagst, es ist nichts Schlimmes passiert. Hab dich letztens gesehen mit deinen neuen Freunden. Wenn ich nach dir frag, dann lässt du dich verleugnen. Ich frag mich oft, was du so tust. Ich frag mich, ob geht es dir gut. Ich seh die anderen meinen es nicht gut mit dir, ziehen dich nur runter. Ich weiß, du gehörst zu mir. Kann ich mal sagen, was uns auseinandertrieb. Aber eins sollst du wissen, für dich schreib ich dieses Lied. Weil dein Blick Bände spricht. Du fühlst dich nicht wohl und kannst nicht sagen warum. Und deine Jungs sind zu dumm, um dagegen was zu tun. Denn sie wissen nicht, wie du warst, wissen nicht, wer du bist, wissen nichts über dich und was mich so betrifft. Ich glaube langsam, dass es wohl auch besser so ist. Aber lass dir eins gesagt sein, du verletzt nicht nur mich. Ich denke oft an früher. Du warst immer da und wir waren deine Schüler. Auf einmal bist du weg, doch ich hoffe, du kommst bald zurück. Mit jedem Tag entferne ich mich ein kleines Stück. Hab dich getroffen, aber du hast dich verändert. Erkenn dich kaum wieder, dein Gang, deine Sprechart. Wenn du wiederkommst, vielleicht wird alles wieder gut. Denk ich an früher, gib mir das immer wieder Mut. Ist diese Sache, die uns alle umgibt. Ich meine, ich rock nicht, ich meine in diesem Fall um Musik. You was the only one that I was close. Kommst du kurz vorbei zwischen R&B und Black und bist wieder nett, dass ich denke, du gehst nie wieder weg. Falsch gedacht, falsch gehofft. Ich muss anfangen es zu akzeptieren, doch es passiert allzu oft, dass ich gefangen in der alten Zeit lebe und mit meinen Jungs nur über alten Scheiß red. Dann geh, wohin du gehst und lebe, wie du lebst. Und wenn du wiederkommst, bin ich der, der dir Geschichten erzählt. Weiß nicht, woran es lag, doch auf einmal warst du weg. Hab geschworen, mir geschworen, dass ich dich danach nie wieder treff. Mir egal, ob du anrufst oder nicht. Mir auch egal, ob du unsere Versprechen brichst. Wenn du mal vorbeikommst, dann können wir uns gern sehen. Doch ich habe eingesehen, ich brauch dich nicht zum Leben. Trotzdem danke für die gute Zeit mit dir. Du kannst ruhig gehen, doch wir bleiben hier. Hip-Hop as a culture, it's really what we hear. Sometimes the culture contradicts how we live. Wartet auf dich und Main Concept wartet auf dich und Plastic Juggernauts warten auf dich und Blumentopf wartet auf dich und Specialty wartet auf dich. Milko Machine, der wartet auf dich. Und Noisy Stylus wartet auf dich. Und Man at Arms wartet auf dich. Und So What warten auf dich. Und DJ Star Wars wartet auf dich. Und Mr. Wiz, der wartet auf dich. Und die Beginner, die warten auf dich. Und Neon wartet auf dich. Und City Slickers, die warten auf dich. Und Ray wartet auf dich. Und Torso, der wartet auf dich. Und Bosco, der wartet auf dich. Und Horus, der wartet auf dich. Und Search, der wartet auf dich. Eigentlich warten alle nur auf dich. Auch Coast to Coast wartet. Und ihr habt es mitbekommen, das war jetzt kein Liebessong, der sich um irgendeine Ex dreht oder so, sondern es geht um die gute alte Zeit. Und das ist auch eine der Sachen, die ich an dem Album so korrekt fand, dass endlich mal wieder ein Hip-Hop-Album gab oder gibt jetzt, auf dem wenigstens ein Song drauf ist, an dem am Ende einfach minutenlang noch Shoutouts kommen. Yeah. Lang nicht mehr gehört. Respekt. Sauber. Ich bin euch jetzt noch einige Erklärungen schuldig. Okay, ich fange an mit 58 Beats. Passt gut auf. Später wird es eine Verlosung geben. Und was ich jetzt alles erzähle, da solltet ihr ein bisschen aufpassen. Das könnte euch eventuell helfen, etwas zu gewinnen. 58 Beats, ein Label, das von Main Concept, die wir euch schon haufenweise in der Sendung vorgestellt haben, gegründet wurde. Und da ist das Album rausgekommen von 4:1. Und ja, das Label sitzt in München. Und 4:1, das sind im Prinzip, also so habe ich sie auch kennengelernt, drei DJs, von denen jetzt zwei rappen und einer seinen Job halt macht als DJ. Und zwar sind das Minute und Roger Reckless am Mikrofon und Bodhi an den Turntables. Auf der ersten Maxi hießen sie noch Seite 5,8 und Mischegern. Und zwei von denen, und zwar Minute und Roger Reckless, sind auch noch die Intruders. Ob die da jetzt auch genauso heißen, weiß ich nicht. Also Minute und Reckless. Auf jeden Fall gibt es auch noch die Plastic Juggernauts, eine fünfköpfige DJ-Crew in München. Und da sind alle drei zusammen als DJs aktiv. Und genau, so viel erstmal für die Jungs. Die haben auf jeden Fall Haufen Zeug schon rausgebracht in diversen Gruppen und sonst was. Und jetzt halt ihre erste LP. Unterstützt haben sie dabei der Glamalicious oder auch bekannt als Glam von 58 Beats. Der Wunder, wie gehört, mit einem Beat vom Blumentopf. DJ Adlib, der auch ein Beat beigesteuert hat von den Noisy Stylus Turntables Crew. Und genau, Heinemann und David P. rappen mit und Kung Shu, erster und letzterer vom Blumentopf. Und ja, ein super schönes Hip-Hop-Album. Es ist alles drauf vertreten. Super lustige Sachen, ernste Sachen, Storytelling vom Feinsten. Werden wir auch später noch hören. Und ja, alles super. Die Erklärung mit dem Würfelspiel. Und zwar sind es auch auf jeden Fall Spielefreaks, die Jungs. Und haben auch, wie einige von euch schon in den Händen halten und weitere heute noch gewinnen können, ein Würfelspiel am Start. Ich habe gerade eine 3, 4, 5. Ja, das ist eine Straße, da ist es schwer drüber zu kommen. Würfelspiel beigesteuert und haben auch einen Track zusammen mit Heinemann und Schuh von Blumentopf und Johanna gemacht, der heißt Wer spielt mit uns? Und genug geredet, hört euch das einfach an, dann wisst ihr, was los ist. Bring immer Kleingeld mit, wenn du bei uns läutest. Denn wir haben das Pokerfieber, Full House und Rollflash. Und wenn du wissen willst, was Zocken uns bedeutet, dann zähl unsere Billardkills, die Würfel und die Joypads. Wir sind Kindsköpfe, waren nicht Schülersprecher, tranken schon damals die Muttermilch aus dem Würfelbecher. Die, die uns kennen, sagen, ihr werdet nicht älter. Wir spielen alles, von A wie Abalone bis Z wie Zelda. Unsere Spielsucht macht auch nicht Halt vor Rentnersport. Komm mit Schweißband zum Bingo und weißem Overall zum Tenniscourt. Und was zu blöd daran ist, nicht zu denken, spiel auch Quartetten mit Blitztrumpf und Schiffe versenken. Wir zocken, fangen den Monopoly und Stadtland Fluss. Ich träum von einem Bowling-Team mit Mannschaftsbus. Mit einem Kofferraum voll Spiele und mit Kisten voller Sportgeräte. Und falls ich mal verlieren sollte, hole ich meine Motorsäge. Denn ich spiel, um zu gewinnen und das auf Wiegen und Brechen. Geht für Billard im Monat mehr aus als für Miete und Essen. Ich werf mit Dartpfeilen um mich, bis sich Mitspieler verletzen. Und ich häng Würfeln am Boden, bis fast die Kniescheiben brechen. Wir zocken Xbox, Gamecube, PlayStation 2. Bis der Daumen wehtut, spiele ich die Level frei. Wir spielen Boccia am Sandstrand auf Südseereise. Und wenn's um die Zukunft geht, bauen wir auf Mühlesteine. Doppel 6 kommt raus und Pik ist Trumpf. Leute, wie sieht's aus? Wer spielt mit uns? Schere, Stein, Papier, uns ist nix zu dumm. Wenn ihr so seid wie wir, dann spielt mit uns. K Kennst du Sagerland? Alter Mann, da komm ich her. Ich zocke Mau Mau, nebenher noch Solitär. Hangman im Reimbuch, ein Risiko am Laptop. Wart auf die Lottozahl und hoffe auf den Jackpot. Mein Hotel steht neben dem Casino in der Parkstraße. Komm mit auf Deutschlandreise. Wir zahlen die Fahrkarte. Setz dich hin, wir spielen Schach. Ich schlag dich wie Schlagsahne. Dann halte ich ein Schwätzchen und spiel Mäxchen mit der Bardame. Mein Terminkalender sieht schon aus wie ein Kniffelblock. Ey, ich spiel den Ball ins Kreuz. Ich die schwarze Acht ins Mittelloch. Ich zock dich ab beim Malefiz. Nebenher gibt's Kartentricks. Ich spiel noch öfter Uno als die DJs ihre Party. Hätte ich für jeden Treffer beim Karom einen Cent bekommen, könnte ich jetzt so richtig pimpen mit dem Benz und wär der Don. Und hätte ich die Snooker-Pleite wie ein Gentleman genommen, wär der Tisch noch ganz und ich hätte kein Hausverbot im Spielsalon. Ich zock so auf Tetris, dass ich da schon drunter leide. Das heißt, in meinem Kopf bilden sich Reihen voller bunter Steine. Ich kenn die Welt nur aufgedruckt auf Puzzleteile. Und spiel die Reise nach Jerusalem, wenn's sein muss, auch allein. Doch wenn die Glückssträhne reißen und dein Blatt ist beschissen und wenn nix mehr geht, sollte jeder gute Spieler wissen. Ey, ich hör auf, ich hab irgendwie echt kein Glück heute. Ey, jetzt kann's nicht gehen. Ey, pass auf. Jetzt komm, jetzt geht noch eine Runde. Hier, komm kurz, dann ist frei. Ja, okay, ein Spiel ich noch mit. Doppel-Sechs kommt raus und Pik ist Trumpf. Leute, wie sieht's aus? Wer spielt mit uns? Schere, Stein, Papier, uns ist nix zu dumm. Wenn ihr so seid wie wir. Spielt mit uns. Doppel-Sechs kommt raus und Pik ist Trumpf. Leute, wie sieht's aus? Wer spielt mit uns? Schere, Stein, Papier, uns ist nix zu dumm. Wenn ihr so seid wie wir, dann spielt mit uns. Da ist es nun perfekt, der hat sogar noch schwarz gelocht, also für einen ordentlichen Tisch gesorgt. 12-10, Ronnie O'Sullivan ist zum ersten Mal in diesem Match mit 2 Frames in Führung gegangen und das in einer ganz, ganz entscheidenden Phase. So, jetzt sollte alles klar sein, was das Spielfieber bei 4-1 aus München angeht. Abenteuer hoch 3, ihr Erstlingswerk, jetzt erschienen auf 58 Beats, vertrieben über Groove Attack. Ihr könnt euch, wenn euch das jetzt alles irgendwie viel zu schnell ging, es war ein Haufen Informationen, das nochmal angucken auf 58beats.de und da findet ihr auch die Seite von 4-1. Ich meine, die war 4-1 ausgeschrieben.com. Aber auf 58beats.de kommt ihr da auf jeden Fall weiter. Und die Jungs haben sich auch nicht lumpen lassen und haben uns 2 T-Shirts plus Album plus Würfelspiel zur Verfügung gestellt. Und die werden wir jetzt an Leute, die sich sozusagen als würdig erweisen, verlosen. Wir fangen mal an. Wir haben uns mehrere Fragen ausgedacht. Ich würde sagen, das erste Mal fangen wir ein bisschen leichter an. Und zwar wird die Frage lauten, aus welcher Stadt kommen 4-1, 58 Beats, die Plastic Juggernauts und all diese Leute? Ihr könnt hier anrufen bei uns während des nächsten Liedes und während der restlichen Sendung, aber bitte nicht während wir hier was palavern über den Äther. Der Adi sagt euch die Nummer durch. 04921, die Vorwahl in Emden und dann die 915576. Die Frage war, woher, aus welcher Stadt kommen 4-1 bzw. die Plastic Juggernauts? Oder das Label 58 Beats oder Main Concept. Alles das Gleiche. Wir hören noch ein Tune von dem Album, oder? Ja, jetzt gibt's Storytelling vom Allerfeinsten auf die lustige Art. Und zwar Jürgen, Jochen und der Typ vom Parkplatz 4-1. So für ein Arsch, Mann. Und auch nie weg. Hey, aber ich hab den einen Typen gesehen, Mann. Ja, den geilen Typen. Ja, Mann, den einen Typen. Und der ist rausgegangen. Der, Wir gehen den mal suchen. Der ist bestimmt auf dem Parkplatz irgendwo. Der ist bestimmt auf dem Parkplatz. Der, weißt schon, der Typ mit dem geilen BMW. Mit dem BMW und der Blondine. Ja, Mann, mit dieser einen Blondine. Ja. Und der anderen Brünette. Hey, lass mal suchen gehen. Da vorne steht er. Hey, da vorne steht er. Achso, ja. Es kommt einfach cooler, weißt du, leicht okay, Metall, okay. Aber matt, ey, dann könnte ich mir gleich stinknormales Zeug rauslassen. Weißt du, was ich meine so? Was ist los, Mann? Ja, was ist los? Hi. Ja, hi. Wer bist du, Mann? Was willst du von mir? Ja, hi. Ja, hi, hi. Jochen. Und Jürgen. Ja, Jochen und Jürgen. Ey, kann ich dich mal was fragen? Ja, frag mich halt, Mann. Das wäre saugeil. Also, es dauert auch nicht lang. Ja, dann mach schnell jetzt und hau wieder ab, Mann. Und zwar ist es so. Ey, ich hab dich da gesehen und ich glaub, du bist mein Mann. Kannst du mir nicht sagen, wie ich in Zukunft besser leben kann? Ich brauch mehr Cash, mehr Kohle, mehr Sachen. Ich weiß, du hast es drauf, also sag mir, was soll ich machen? Junge, dein erster Schritt zum besseren Leben war mit mir zu reden. Ich kann dir viel erzählen, von Drogen, vom Beamer stehen. Aber so wie du aussiehst, packst du's nie und nimmer. Dann musst du posen, tu halt so, als hättest du ein Bimmer. Mach's wie große Firmen, geh mit Style in die Insolvenz. Denn geil ist es dekadent zu scheinen, bis sein jeder kennt. Wenn's soweit ist, kommt Cash wie von allein. Glaube mir, du musst erst reich scheinen, um später reich zu sein. Aber ich will nicht nur reich sein, ich will auch die Macht. Nicht so wie ein reicher Supertrottel, den jeder auslacht. Ich will lieber so der Don, der Chief, mit Kohle, Godfather-Style wie Don Corleone. Macht, mein Lieber, geht mit Geld Hand in Hand. Von mir beides mit Style, und zwar Pfand für Pfand. Elf Leuten aus der Patsche, sei nett, wenn sie dich brauchen. Fang klein an, die haben nix, dann schenk ihnen was zum Rauchen. Und wenn sie es nicht zurückgeben, lass sie wissen, du vergisst es nicht. Aber auf ne Schmuh wart, mach keinen auf das Wichtigste. Lass ihm peinlich sein, dass er dir was schuldet, Junge. Gib ihm das Gefühl, das wird nur bei dir geduldet, Junge. Dann wird er warten auf ne Chance, das alles gut zu machen. Je nachdem, um was es geht, spann ihn ein, um ihn gut zu machen. Dann wird er wiederkommen, wenn er etwas braucht. Denn er weiß, der kann dir helfen. Und du weißt das auch, schaff loyale Leute um dich rum. Gib ihm keinen Grund, schlecht über dich zu reden. Und nimm ihm nichts krumm, wenn einer aus der Reihe tanzt. Nicht aufregen, sei's drum. Ruf einmal Luca Brasi und der bringt sie gleich um. Ich will unbedingt dein Rezept, wie du's mit den Hoes machst. Jede Frau steht auf dich, ey, du bist voll krass. Was sagst du den Chicks denn? Du hast 10, während ich nicht mal eine. Gut beobachtet, mein Kleiner. Ich kann nicht mit einer, aber fixiere immer nur eine. Darauf stehen die Weiber. Versuch im Club 10 Frauen anzusehen, ohne sie gleich mit den Blicken ranzunehmen. Ganz entspannt, okay? Halt Kontakt mit allen, fang mit einer an zu reden. Bleib auf Distanz, versuch nicht jeden Drink anzudrehen. Frag nicht nach der Nummer, wenn sie will, wird sie dir ihre geben. Wenn's Gespräch am besten ist, sag, sorry, ich muss leider gehen. Und wenn du's richtig machst, wirst du's erleben. Wenn du den Club verlässt, wenn sich 10 Köpfe nach dir drehen. Wichtig ist, dass du nie aufgibst. Das nächste Mal im Club machen sich 10 Frauen schön für einen, der scheiß aussieht. Mein nächstes Problem ist, mir fehlt es an Style. Ich mach da irgendwas falsch, Mann, und ich weiß nicht, wobei. Jetzt sagst du mir bestimmt, das weiß doch jedes Kind. Aber ich leider nicht, ich seh aus wie ein schlechter Pimp. Ja, stimmt, leider, du brauchst scheine Kleider. Also rein ins breite Outlet mit Skimasken und einem Seitenschneider. Das hat zwei gute Seiten, du kannst gar nicht verlieren. Entweder hast Klamotten und wenn die Bullen dich kassieren, hast einen krassen Ruf weg und Style hast du dann auch. Obwohl sich nichts verändert hat, außer 2 Jahre im Bau. Aber weil's jeder glaubt und es bei jedem taugt, kopiert jeder deinen Stil und du nutzt es dann aus. Bist der King auf jeder Party, bist angesagt bei den Chicky Mix. Bitte chill, ich bitte dich, du bist ja jetzt schon hippelig. Ja, dann jetzt himmel hier nicht so rum, ich hab dir das gesagt, pack deinen Kumpel ein und dann haut dich weiter. Oh, hey, geil, Mann. Pack mich schon ein. Peace, ja. Ja, peace, Mann. Geil. Ja, geil. Alter, hast du es gehört, Mann? Ich hab's gehört, Mann. So geil, oder? So geil. Hey, unglaublich, ey. Oh ja, geil. So geil, oder? So geil. Hey, Alter. Typ, Mann. Knowledge, weißt du? Und wie? Voll krass, Mann. Knowledge, Alter. Boah, ich muss sofort... Ey, ich muss es sofort alles ausprobieren, Mann. Ja, ich muss Mann. Es sofort... Das ist so geil. Ich muss dir sofort zugucken. Jürgen, Jochen und der Typ vom Parkplatz, Teil 1, wohlgemerkt. Der LP... Abenteuer hoch 3 von 4:1. Und wer den Teil 2 hören will und wissen möchte, ob es Jürgen geschafft hat, Jochen, entschuldigt mich, und die ganzen Tipps umgesetzt hat vom Typ vom Parkplatz, der soll sich das Album kaufen oder unsere zweite Frage beantworten. Und erst nochmal kurz, Rüdiger, ruf bitte nochmal an, ob du Größe L oder XL haben willst. Genau. Ansonsten kriegst du natürlich XL, ganz klar. Alles klar, ja. Respekt. Die zweite Frage wird nicht mehr ganz so einfach. Und zwar lautet die dann, na, ich hätte Lust, das spontan zu machen. Und zwar, wir haben im Hintergrund immer Instrumentale gespielt. Und wenn ihr uns sagen könnt, wer die produziert hat, seid ihr auf jeden Fall dabei und kriegt dickes Paket. Alternativ könnt ihr uns auch sagen, wie die Platte heißt, wofür die Instrumentale genutzt wurden. Ja. Whatever. Sagt uns, wo die herkommen halt. Ja. Genau, die Nummer nochmal, 04921 915576. Nicht ganz einfach. Wenn ihr zu frustriert seid, dann ruft an und sagt uns sonst was über 4:1, dann überlegen wir uns das nochmal. Okay. Yes, man, nach dem Deutschrap geht's hier mit englischer Sprache weiter. Und zwar als nächstes stellen wir euch vor die Offbeats Volume 3 Compilation, erschienen auf Subversive Records, meinetwegen auch Subversiv, weil kommt ja aus Deutschland. Und bevor ich mehr erzähle, spielen wir den allerersten Tune von Calm, Treat Me Like a Villain. People play every show like it's a first. I play it like it's my last. Cobain told me to stick with music, he said it was a blast. They'll come up to me talking without your mouth moving, I know it's merely a mask. Cause everyone's fake, I feel like I'm walking through a wax museum. It's funny how everyone has idols, but they'll never be them. Be your own. Every day's a circular step closer to the climax of your dreams. Goals are affirmations and people are discouraging. So discouraging. Fear is doing something they're not supposed to. Success is letting yourself flow with the current, staying with the people you're close to. Friends are time bombs, green with envy and red on the inside like a watermelon. Everyone I grew up with patronizing me like a superhero, and they treat me like a villain. But only vampires wear capes, only pharaohs are fed grapes, and only lies believe the truth. All the lowest lanes I tried to say that's, and now got locked all the phone booths. I tried to run from my problems, but my head was with me the whole time. So I'm looking for a guillotine that doesn't have a 2-hour line. When I punch in, I'm a part-time monkey washing floors and taking orders like a robot. When I punch out, I'm a parking ticket collector who brags about all the dough he's got. All the nothing I got. I'm not a superhero by any means. I'm an average Samaritan with doubts who likes the scene. I'm just another American cop. Inspiration and oppression in front of a canvas and no brush trying to paint this dream. But all I do is bitch about how I can't find my niche. We're standing in a treeless forest holding a battle axe. Hate is a virus and it destroys habitats. Gossip is contagious. Here's some shut the fuck up pills. Have a pack. I'm just trying to do what makes me happy, hoping to unravel some past. Giving opinions a 32 degree shoulder. Mutilating mannequins, murder with certainty and stabbing the facts. With awareness is night. Keep running, the last guy that turned around found a javelin in his mask. I found anti-smiles on my mask. Now they say beauty's on the inside, but most humans are hollow. Tears on my blue face, fear in my suitcase. Give me a kiss, Chris, I'll be gone by tomorrow. I'm disgraced, I'm face to shoelace. My shadow won't even follow. When I know that things will get better some way, somehow, when I smile, cause I can see you clearly now. If love is blind, then hate has 20/20 vision. So let's give all the homeless glasses and all the teachers contacts, so they can see the paychecks and every student in the overfilled. There's a smile under these lips and a mind behind these bloody nostrils. Every day's a waking dream, making the past a nightmare of fossils. No man is an island, but I'm a peninsula surrounded by grief. Cry me an ocean, or cry me a creek. Drown me in a river, cry me a planet, then cry for relief. I've seen people smile so much their cheeks ache. Sometimes I stay long enough to watch until it decays. People are crops and humans are locusts, so love is hopeless. Nothing is hopeless except smiles, blood and shh. Goals are the blueprints towards your dreams, but I ran out of bricks, so passion is my cement. Now every architect is my role model. I was happy being the captain till I found out we were trapped inside this bottle. Smile and choke on yourself. People play every show like it's a first, I play it like it's my last. Cobain told me to stick with music, he said it was a blast. Bane. Don't come up to me talking without your mouth moving, I know it's merely a mask. Cause everyone's fake, I feel like I'm walking through a wax museum. It's funny how everyone has idols, but they'll never be them. Be your own. Just stay calm. People play every show like it's the first. I play it like it's my last. And so after the show, I was talking to Kurt Cobain. Told me to stick with music. He said it was a blast. Now don't come up to me talking without your mouth moving. I'll know it's merely a mask. All these crowds. Cause everyone's fake. I feel like I'm walking through a wax museum. Did you see, you know? And it's funny. It's funny cause everyone has idols. But they'll never be them. Stay. Ihr hört Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und jetzt geht es um Subversive Records. Die haben gerade ihre neue Compilation herausgebracht, die dritte, die Offbeats Volume 3.0. Kurze Info zum Label: Subversive wurde 2002 gegründet von Xndel in Zusammenarbeit mit Matt von Vinyl Kings. Vinyl Kings ist ein sehr bekannter Hip-Hop-Vinyl-Laden eben aus Frankfurt am Main. Und ich nehme an, der Xndel sitzt dort irgendwo in der Gegend. Und Subversive Records ist spezialisiert auf so abstrakten Elektronik-Hip-Hop. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. In den 4 Jahren, die es das Label jetzt gibt, sind über 40 Releases herausgekommen. Zum Beispiel auch von internationalen Artists wie den Leuten von Anticon, Project Bloat, Plague Language, den Shadow Animals, Bus Driver aus Los Angeles, Nemo Trauma, Daddy Kev und Grouch von den Living Legends und auch noch einigen deutschen Leuten. Und es ist alles mehr oder weniger so deepes Zeug. Wir haben auch schon mal eine Platte vorgestellt von Gunporn. Es war sehr harte Ware, aber auch fein. Ja, die Offbeats Volume 3 Compilation wurde jetzt zusammengestellt von Xndel eben, der das Label macht, in Zusammenarbeit mit Karim aus Berlin von Zark oder Ramadan. Auch da haben wir schon mal was vorgestellt. Karim hat früher so Industrial Techno gemacht, macht er wahrscheinlich immer noch, hat aber inzwischen auch einige sehr schöne Downtempo-Platten veröffentlicht mit so Oriental-Einfluss und feinen Samples. Als nächstes spielen wir den, wie ich finde, funkiesten Tune von der Compilation, Curse of Dialect mit Speeding Ticket in Colorado. The only real dope. Illing for populace, popular binocular, no one's stopping us. You are something to us, something to me. I'm Indian, American, barbarian, new millennium, left wing. Accepting, swing me to the test, I'll sing, swing from city to city. Bitty witty conversation, sensitive, sensitive, sense the geeks replace. They stay a witness, fitness, independent, never pretending to send the traveling spiritual, radical ridicule. Hip-hop, ethnic, suburban, turban, turbulence. Words we sense, ghetto scenes, homelessness. A sad damn resting in Mexican surroundings. Sounding nice, spicy, rising twice, Guatemalan, darling. Starting friendship, prescriptions, Egyptian, Basque, Syrian, Jewish, chameleon. Feeling the drifting, shape-shifting, lifting, reptilian awareness. Pep-peppers in this argument, if incentive, in no penis. In love with a new life, rolling good Hollywood, greenery, scenery, Venus. Beach from circle, first off, fit on, you stop, freestyle, medallion. Macedonian, stallion, Italian, upper class, no time left, rhymes, sublime, such a pretty book, goodbyes, I should fly. We don't have to be Americans. We have our culture, we have our life. I think we have to consider all those things. 10 guys, 4 bands in a higher band. Packed like sardines, smells of all man. Don't buckle up, leave your seatbelts undone. First and best, dress right, shotgun. Play iPod or spin CDs. Rotate music, keep crew please. For 3 weeks, the room is my home. Got an hour pass that I spent alone. To a manager, give me the shits. He's an arrogant chap and a sarcastic prick. From major cities to college towns, miles pass as we get around. X to the next sound check and show. No time for goobies, we're off to Chicago. Eating and sleeping was a luxury. Decent food and bed no longer necessity. Trucks to take away and floor accommodation. Sacrifices made for my occupation. This is the life of an artist. Tired and hungry, still I persist. This is the life of an artist, tired and hungry, still I persist. This is the life of an artist, tired and hungry, still I persist. This is the life of an artist, tired and hungry, still I persist. Gates of Palestinian mates united since the West Coast had barely a taste. Basking in the sun with an Oklahoma badge and my utopian vision of the world manufactured to a piece of plastic. Gas station to the north, analyzing the world dilemma. I've come to the source of the power and the greed, planting cursed seeds. Cause the dialect on ignorance machine be fully Latino sweets and soul food. Elemental positive who's inspired by the touring mood. Omaha, Seattle, the vines bound for Santiago. Apple flavored tobacco, lava lung like volcanoes. I'm feeling good. How are you feeling? best and maybe blanketing less of what I see to be the me and keep evading the stress. I'm taking my time to work as fast as I can. Never finish, watch another minute pass through my hands. Sunny day frames around buckets of rain, discovered underneath the sheath against the blunt of the blade. Governing the holder's glory, shackles struggle to break and shuttle back into oblivion to shovel the days. Puddles tremble at the passing traffic, hovering lengths of wires cast along the haunting plastic canvas of space. The scars are cameras, they flicker away. Flash bulbs fluctuating as the light pan moon cast rays across asphalt. Cat calls pass in the shade. Last calls become a comforting haze. The past falls between cracks to decay. Fast forward is a passionate state of not now, somehow trapped in a day. Stumbling through under the sheepskin, wondering how blood red everything becomes under an eclipse. I'm one to believe it, even if it reeks of broken teeth and seasick hopes to be king. Soliloquies of fracturing humility. Wonder could you be the silly thing I've chased after for a million dreams. Spill the beans, kill the scene with just one song. Wake up with your tongue gone, what have I done wrong? Love sick at the summer's expense, tucked into the covers of beds. Our mothers left our sleeping bodies at rest, while the evening shadows stalked across the insides of our eyelids. Time sits still when you die, sits still when you find still sitting that you're already dead. Your eyes play tricks on your mind, plays tricks on you. Time may slip, but it's all in your head. Night came quick and the light stayed dim on your eyes. Take pictures and write a description of light. Fades in when the night fades out and we lie face down in a distant existence. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Broken open emulations of the oceans we paint. Soaking only for a moment, get infected the same. Pull the seams apart to see the heart of glass in its case. Get excited by the chances left for catching a train. Smashing the day to pieces, put it back in its frame. Dancing in the rain of accidental passion escape. Is some awake within a wake of only seconds away from making it out of this great abyss of every day. We try shaking the cage, setting fire to the bird's will. Reaching for the peak after admiring the first hill. The worst pill, swallow it down and frown. Thirst-filled eyes of a wandering hound. All of the towns and cities I've seen pretty at night become ghosts within the morning's first minutes of light. And the smoky lungs draw from the cigarette's light. I beg to God to wash me clean under an infinite sky. When the rivers have dried and the little things have got to us, we find that all we ever had to give was not enough to stop the drought. Watch your mouth and what you talk about around the ones who thought were down with whatever you offer out. Life goes on from the night grows dawn and the light glows strong, but we still dream blind. Time sits still in the sky with infinite lives, but the children to climb on the buildings and fly away off into the distance. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Maybe we can fix it. Alright, das war noch ein Tune, der heißt My, oder, My New Face heißt der Rapper oder die Gruppe. Der Tune nannte sich Maybe We Can Fix It Here, ebenfalls auf der Offbeats Volume 3 Compilation von Subversive Records. Und nächste Sendung gibt es noch ein paar Tunes davon, denn da sind noch einige Hammer-Schinken drauf. Okay, unsere Frage war vorhin wohl ein bisschen schwer, bis jetzt konnte es noch keiner beantworten. Drum machen wir es jetzt wieder ein wenig einfacher und fragen, das wievielte Album ist es von 4 zu 1? Das wievielte Album? Zu gewinnen gibt es genau das Album von 4 zu 1, ein T-Shirt und ein schönes Würfelspiel. Sauber. Und das war es dann im Prinzip auch schon für Coast to Coast heute. Wenn ihr also nochmal anrufen wollt, um die Frage zu beantworten, dann tut das während des letzten Tuns. Telefonnummer hier im Studio Emden ist 04921 915576. Jo, wir sagen Respekt, Peripherik, Respekt 4 zu 1 und 58 Beats. Respekt Subversive. Respekt Gotham. Und Respekt geht wieder mal nach London an die Dubstep Kings, Code 9 und Space Ape. Gerade neue Platte herausgekommen, Hyperdub 004. Damit verabschieden wir uns. Checkt Infos zur Sendung und Playlists auf www.coastradio.de. Und zum Schluss hören wir Backward. Testament, I say to the spirit of the